Hallo meine lieben Freunde, wir machen weiter. Ich sage euch, was meine persönliche Überzeugung ist, okay? Also meine Überzeugung ist, dass es eine ganz klare Sprache gesprochen werden muss. Nämlich die Bibel spricht die klare Sprache und wir müssen diese klare Sprache auch sprechen. Ich bin überzeugt von einigen Dingen betreffs diesem Thema Wahrheit, betreffs Wahrheit versus Lüge. Das erste ist, dass ich überzeugt bin, dass das Graue wird nicht mehr sehr lange toleriert sein. Das wird sich ändern und es wird sich in Schwarz und Weiß trennen. Und dann ist die Frage, auf welcher Seite werden wir stehen? Sind wir bereit, auch Entscheidungen zu treffen, die uns vielleicht sehr viel kosten? Das zweite, was ich glaube, ist, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass auf uns zukommen wird, ist Folgendes. Und das sage ich schon sehr lange. Verfolgung. Ich bin überzeugt davon, dass Verfolgung auf uns Christen zukommt. Die wird sich nicht vermeiden lassen. Und weißt du, und dann kommt immer so viel Angst auf, wenn Leute hören, wie ich davon rede, dass Christen verfolgt werden und dass Verfolgung auch auf uns zukommt. Aber lies dir doch mal das Neue Testament durch. Jesus selbst hat gesagt, haben sie mich verfolgt? So werden sie euch auch verfolgen, denn kein Schüler ist über seinen Meister. Der Apostel Paulus hat uns Folgendes gesagt. Alle, die gottselig leben wollen, die müssen Verfolgung erleiden. Sagt uns die Bibel klipp und klar. Lies dir den Petrusbrief durch. Der Petrus, der redet davon, wie wir diese leidensscheue Einstellung, Herzenshaltung ablegen müssen. Wir sollen bereit sein zu leiden für unseren Jesus Christus. Er warnt uns davor zu leiden aus eigener Dummheit. Aber er warnt uns auch davor, leidensscheu zu sein. Er sagt, wir sollen uns wappen mit derselben Gesinnung, nämlich leiden zu wollen für unseren geliebten Herrn Jesus Christus. Und ich persönlich bin überzeugt, Verfolgung, das wird Teil des Lebens sein in den letzten Tagen, wo wir leben. Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil Verfolgung wird uns dann nichts machen, wenn wir uns jetzt wappnen, für die Wahrheit bereit sind, aufzustehen. Wie viele Menschen, die gehen solche Kompromisse ein, weil sie einfach Angst haben vor Verfolgung. In Wirklichkeit wissen die ja gar nicht, was Verfolgung ist. Die haben Angst, dass der Nachbar mal böse über sie redet. Die haben Angst, dass sie mal irgendwo jemand ablehnen. Die haben Angst, dass die Leute mal sagen, oh, der ist verrückt. Weißt du, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da schickte mir jemand ein paar Links zu und sagte, Rainer, du sollst mal schauen, was die für dich im Internet sagen. Dann nehmen Leute Videos auf und auf den Videos zeigen sie, was du eigentlich für ein Irrlehrer bist. Und die nehmen einzelne Sätze heraus aus einer ganzen Predigt, völlig aus dem Zusammenhang. Und aus diesem Zusammenhang schneiden sie was raus und da verzerren sie die Dinge, die du predigst. Und die stellen dich als Irrlehrer dar. Du sollst dich verteidigen, sieh dir das an. Ich habe mir das nicht angesehen, ich möchte mir das auch gar nicht ansehen. Und ich werde dir sagen, warum. Der Grund, warum ich mir das nicht ansehen möchte, ist, es hat doch überhaupt keinen Sinn. Es hat insofern keinen Sinn. Erkenntnis gegen Erkenntnis, da streiten jetzt zwei Leute, die beide nennen sich Kinder Gottes und Christen. Das werde ich nicht tun. Ich werde in Liebe wandeln und die lieben, die mich verfolgen. Und wenn ich diesen Menschen irgendwann mal begegnen werde und weiß, wer die sind, und ich möchte mein Herz auch gar nicht mit diesen Dingen befassen lassen, aber sollte ich irgendwann mal diese Menschen erleben und kennenlernen, ich sage dir, was ich tun werde, ich werde sie lieben. Ich werde ihnen in Liebe begegnen. Ich habe keine Angst, verfolgt zu werden. Es macht mir nichts aus, was Leute mir angreifen. Es spielt mir gar keine Rolle, was Leute über mich sagen, im Internet oder wo auch immer. Ich erzähle dir eine wahre Geschichte. Und der Grund, warum ich das sage, ist, wenn wir jetzt Angst haben vor Verfolgung, dann werden wir nämlich die Lüge umarmen und die Wahrheit ablehnen. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Darum müssen wir uns jetzt positionieren, auf die Seite der Wahrheit, egal was es uns kostet. Ich habe eine Geschichte gehört, ich habe die nicht nachgeprüft, aber der Mann, der sie erzählt hat, ist ein sehr zuverlässiger Mann. Darum erzähle ich die Geschichte halt mal nach. Die Amy McPherson, eine Frau, die unwahrscheinlich verwendet wurde von Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes, Zeichen und Wunder. Die Frau wurde so auf eine außergewöhnliche Art und Weise verwendet. Viele Heilungen geschahen. Leute wurden im Geist einfach, die fielen im Geist hin und blieben stundenlang liegen und hatten ganz gewaltige Begegnungen mit Gott. Und dann gab es einen Mann, der hieß Dr. Charles Price. Dieser Dr. Charles Price war einer der außergewöhnlichsten Theologen Allerdings war er ein totaler Gegner gegen die Gaben des Heiligen Geistes und gegen das Übernatürliche. Und dieser Dr. Charles Price, der schrieb ständig Artikel gegen diese Amy McPherson. Der schrieb gegen sie, der erhob sich gegen sie und er war ein wirklich top angesehener Bibellehrer. Und der stellte sie immer als Scharlatan dar und versuchte ihren Dienst zu diskreditieren und zu zerstören. Eines Tages machte diese Amy McPherson eine Veranstaltung und Dr. Charles Price kam in den Gottesdienst, das war eine große Veranstaltung, aber er stellte sich ganz hinten hin, er wollte unentdeckt bleiben. Warum ging er zu diesem Gottesdienst? Er wollte dort Beweise sammeln, um sie endlich als Scharlatan darzustellen und so zu enttarnen. Dieser Mann war ihr Gegner und hat das öffentlich diesen Krieg gegen sie ausgeführt. Er wurde dann entdeckt. Und als er entdeckt wurde, ich glaube von den Ordnern, dann haben die der Amy McPherson gesagt, du, der Dr. Charles Price ist da ganz hinten im Gottesdienst. Anstatt sich zu verteidigen, anstatt ihn zu attackieren, anstatt irgendetwas zu tun, hat sie Folgendes gemacht. Sie hat ihn liebevoll behandelt. Weißt du, was sie getan hat? Sie hat Folgendes getan. Sie hat diesen Mann nach vorne kommen lassen. Sie hat diesen Mann nach vorne gerufen und hat sogar gesagt, der Dr. Price ist heute hier in unserem Gottesdienst. Wir wollen diesen Mann besonders ehren. Und hat diesen Mann vorne auf die Bühne gesetzt. Der Mann saß vorne auf der Bühne mit ihr, während sie predigte. Und er wurde so vom Heiligen Geist gepackt. Der Heilige Geist, der warf ihn vom Stuhl, warf ihn am Boden. Der Mann hatte eine stundenlange Begegnung, so habe ich es gehört, mit dem Heiligen Geist. Und dieser Mann wurde einer der allergrößten Heilungserweckungsprediger von jener Zeit. Da gab es Gottesdienste, wo 500 Leute geheilt wurden. Wo die Blinden sahen, die Krüppel aus den Rollstühlen stiegen. Also unwahrscheinlich viel hat dieser Mann erlebt. Dieser Mann wurde zu einem unwahrscheinlichen Träger der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes, weil diejenige, die er verfolgt hat, sich entschieden hat, ihn zu lieben. Darum, ich persönlich bin überzeugt davon, dass Verfolgung wird kommen für diejenigen, die auf der Seite der Wahrheit stehen. Und diejenigen, die auf der Seite der Lüge stehen, die werden diejenigen verfolgen, die auf der Seite der Wahrheit stehen. Ich glaube, prophetisch gesehen haben vor einigen Jahren, dass es innerhalb der Gemeinde zu einem schlimmen Bürgerkrieg kommen wird. Einem wirklich schlimmen Bürgerkrieg. Dass Christen sich gegeneinander bekämpfen und bekriegen werden. Das glaube ich wirklich vom Herrn gesehen zu haben. Warum ist es so wichtig in dieser Zeit? Wichtig in dieser Zeit erstens, dass wir wissen, diejenigen, die die Lüge glauben und die Lüge zur Wahrheit gemacht haben, die werden diejenigen verfolgen, die zur Wahrheit stehen. Aber diejenigen, die zur Wahrheit stehen, die dürfen die nicht verfolgen, die die Lüge glauben und die Lüge zur Wahrheit gemacht haben. Und hier ist etwas, was ich euch ans Herz legen möchte. Wenn wir verfolgt werden für die Wahrheit, dann sollen wir nicht verfolgen für die Wahrheit. Ich sage das noch einmal. Wenn wir verfolgt werden für die Wahrheit, dann sollen wir nicht verfolgen für die Wahrheit. Jesus hat gesagt, wir sollen die lieben, die uns hassen. Wir sollen die segnen, die uns fluchen. Und die wahren Krieger der Wahrheit, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Liebe wandeln. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie unverändert an der Wahrheit festhalten. Also die wahren Krieger der Wahrheit, die halten an der Wahrheit fest und die bekämpfen die Lüge nicht. Und auch Die bekämpfen die Leute nicht, die die Lüge vertreten und an der Lüge festhalten. Die bekämpfen sie nicht. Die lieben einfach. Und darum, wie können wir Verfechter der Wahrheit sein, wenn die Wahrheit eine Person ist, Jesus Christus, und die Person aber Liebe ist? Geht doch gar nicht. Passt dir nicht mal zusammen. Aber rein und ich kämpfe für die Wahrheit. Nein, du stehst für die Wahrheit. Du kämpfst nicht für die Wahrheit. Wir stehen für die Wahrheit. Und da ist ein großer Unterschied. Für die Wahrheit bin ich bereit zu sterben. Aber für die Wahrheit bin ich nicht bereit zu töten. Ich sage das noch einmal. Für die Wahrheit bin ich bereit zu sterben. Aber für die Wahrheit bin ich nicht bereit zu töten. Und das wird eines der Merkmale sein, die wir erleben werden in den letzten Tagen, wo es eine Verfolgung geben wird, die nicht nur von Nichtchristen kommen wird, sondern auch eine Verfolgung, die unter Christen stattfinden wird, wo auch Christen, die die Wahrheit zur Lüge verdreht haben und die jetzt im Herzen überzeugt sind, dass das die Wahrheit ist, Diese Christen werden dann diejenigen attackieren und bekämpfen, die für die Wahrheit aufstehen. Und ich möchte hier noch etwas sagen, und das werde ich später dann noch einmal auch besser aufgreifen. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass Leute, die die Wahrheit zur Lüge gemacht haben in ihrem eigenen Herzen, die glauben ja, dass das die Wahrheit ist. Die glauben ja tatsächlich, die sind sich sogar sicher, dass die Lüge, die sie glauben, in Wirklichkeit nicht die Lüge ist, sondern die Wahrheit ist. Und wenn wir das mal verstehen, dann können wir diese Leute gar nicht bekämpfen, sondern wir werden ein tiefes Verlangen im Herzen haben, diese Leute freizusetzen. Wir werden ein tiefes Verlangen im Herzen haben, diesen Leuten die Augen zu öffnen, damit sie zur Umkehr kommen können, damit sie die Liebe Gottes erleben können. Die Güte Gottes bringt doch zur Umkehr, nicht das Schwert Gottes. Darum, wappnet euch, meine lieben Freunde, Verfolgung wird ganz sicher kommen. Verfolgung wird kommen gegen wen? Gegen diejenigen, die für die Wahrheit feststehen, für die Wahrheit aufstehen, die nicht bereit sind, die Wahrheit zur Lüge zu machen, die nicht bereit sind, politisch korrekt zu sein, die bereit sind, für das, was sie wahrhaftig glauben, auch zu stehen. Darum ist es gut, sich jetzt zu positionieren. Ist es gut, jetzt schon lernen, im Glauben und in der Gnade zu leben. Ist es gut, jetzt jede Leidensscheu abzulegen und jede Angst davor abzulegen, dass wir vielleicht irgendwann einmal verfolgt werden könnten. Denn die Verfolgung, die kommt ganz bestimmt. Davon bin ich überzeugt. Das glaube ich und das sehe ich auch so im Worte Gottes. Meine lieben Freunde, wir haben viel zu sagen über dieses Thema Wahrheit versus Lüge. Und wir werden das Thema so gut wie möglich behandeln und ich werde mein Bestes geben, um euch zu helfen, dass ihr für die Wahrheit stehen könnt und dass ihr auch seht, wie gefährlich es ist, der Lüge nur ein bisschen Platz zu machen in unserem Herzen. Herzlichen Dank, meine Freunde, wir sehen uns das nächste Mal. Warum? Einmal wo in der Woche hinzugehen, ein Little Lieder singen, das Wort Gottes hören, nach Hause zu gehen, das ist nicht der Schutz, den ich brauche. Ich brauche den Schutz meiner anderen Geschwister. Ich brauche mit Menschen in wahrer Gemeinschaft zu sein. Menschen, die in mein Leben sprechen können. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.